WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen beim 1Live Talkradio. Wie immer, freie Themennacht am Montag. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, uns melden, wenn ihr mit mir hier in der Sendung reden oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Sven. Hallo Sven. Hallo Domian. Du bist 22 Jahre alt. Ganz genau. Sehr gut. So, Sven, über was reden wir beide? Ich würde gerne mit dir über meine Mutter reden. Und zwar hat meine Mutter eine schwere bipolare Depression. Mhm. Im Moment steckt sie seit ungefähr 6 bis 7 Monaten in einer manischen Phase. Deswegen auch bipolar, das heißt depressiv und manisch. Ja, das heißt, es gibt die Phase, wo die Menschen sehr aufgedreht sind und auch fast euphorisch. Genau. Und fast ihrem Umfeld auf die Nerven gehen. Und dann gibt es die andere Phase, wo die ganz abgesunken sind, im Nebel leben und sich kaum regen. Genau. So kann man sich zurückziehen und mehrere Wochen dann im Bett liegen und nichts machen. Ja. Und sie ist jetzt im Moment in der manischen Phase. In der manischen Phase, das heißt? Ganz genau, dass sie halt nachts dauernd anruft, meine Großeltern verrückt macht, bei mir vor der Haustür steht, auf mein Auto einschlägt. Einschlägt? Sie fängt dann an, die Scheiben anzuschlagen und also nicht einschlagen, also sie brechen dann ein, aber sie heimert halt aufs Auto ein. Und wenn man da mit ihr reden will, schreit sie laut rum und also ist wirklich schwierig. Und es gibt dann auch wieder so Situationen, wo man mit ihr reden kann, wo sie dann Hilfe braucht, sage ich jetzt mal. Mhm. Zurzeit wird es halt immer schwieriger. Zum Beispiel stand sie bei mir jetzt gerade vor der Haustür und bei uns ist gerade Altpapier und hat hier im Müll rumgewühlt und hat große Kisten auf einmal weggezogen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Mhm. Und es gibt halt auch Momente, da komme ich dann abends nach Hause. Ich bin vor einem Jahr ausgezogen. Wohne aber nur eine Straße weiter weg. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass ich halt bei ihr bleiben kann, dass wenn irgendwas sein sollte, dass ich immer für sie da sein kann. Bist du Einzelkind? Ja, ich bin Einzelkind. Und sie lebt auch alleine? Genau, sie lebt auch alleine. Ja. Wo ist dein Vater? Mein Vater wohnt eine Stadt weiter. Ja. Dadurch, dass der aber auch sehr, sehr krank ist, der hat einen Herzinfarkt gehabt und hat einen Bypass bekommen und hat die Narkose nicht so gut überstanden und dadurch ziemlich geschwächt. Das ist für Angehörige von Menschen mit bipolaren Störungen sehr, sehr anstrengend. Ja. Wie lange machst du das schon insgesamt mit? Also, dass ich es tatsächlich mitbekomme, also das erste Mal mitbekommen habe ich es mit 18. Da war ich gerade 2 Wochen 18, da habe ich meine Mutter das erste Mal in die Psychiatrie gefahren. Das hat sich so 3 bis 4 Wochen vorher angekündigt. Hatte sie das denn vorher auch schon und du hast das gar nicht so mitbekommen? Jetzt im Nachhinein habe ich das durch meine Großeltern erfahren, dass meine Mutter mit 20 schon mal eine Psychose hatte und das aber behandelt wurde in der Psychiatrie. Da war sie ein Jahr und dann 20 Jahre lang jetzt nichts mehr, oder länger sogar. Und jetzt mit 50 ist bei ihr wieder ausgebrochen. Du sagst, man kann auch mit ihr reden. Spärlich. Also es kommt immer darauf an, wie ihre Tagesverfassung ist und wie sie gerade tickt. Also das ist wie eine tickende Zeitbombe. Manchmal ist sie ganz lieb und redet ganz nett mit mir und dann schreit sie mich aber wieder an. Wenn man mit ihr reden kann, kann man ihr begreiflich machen, dass sie schwer seelisch erkrankt ist? Man kann mit ihr drüber reden, aber sie lenkt gleich davon ab und will es nicht wahrhaben. Also sie drückt sozusagen das Thema, diese bipolare Depression, vor sich weg. Das heißt, sie kriegt das eigentlich gar nicht wirklich mit, was sie tut. Ob sie nun ganz aktiv ist oder ob sie im Bett liegt. So richtig kann sie es gar nicht realisieren. Ja, sie ruft dann auch ständig bei wildfremden Leuten an, die sie eigentlich nur durch mich kennt. Nachts auch vor allem. Also sie ist sehr nachtaktiv. Sie schläft dann tagsüber und macht dann nachts irgendwelche Dinge, rennt auf der Straße rum, hält irgendwelche Autos an. Was macht sie dann? Sie hält die Autos an und dann? Was will sie von den Autofahrern? Will sie weiß und will mit denen reden und hält sie halt an und will irgendwas machen. Sie will irgendwie sich beweisen, dass sie noch irgendwas machen kann. Mhm. Ist sie denn in einer Behandlung, trotz ihrer Distanziertheit offensichtlich zu ihrer eigenen Erkrankung, ist sie in einer Behandlung? Also sie hat einen Psychologen, der sie betreut und eigentlich auch mit Medikamenten, also mit Psychopharmaka einstellt. Mhm. Aber dadurch, dass sie das nicht wahrhaben will und davor wegrennt, nimmt sie auch die Termine nicht wahr. Sie macht die zwar aus, weil sie es machen muss. Ja, und du kannst auch gar nicht richtig beurteilen, ob sie regelmäßig die Medikamente nimmt. Nein, und ich bin auch relativ sicher, dass sie die Medikamente nicht regelmäßig nimmt. Das ist natürlich sehr schlimm. Man kann diese Erkrankung ja relativ gut in den Griff kriegen. Nicht immer, aber in den meisten Fällen, wenn man die Medikamentierung dann auch einhält. Genau. Nur dadurch, dass sie halt die Medikamente nicht regelmäßig nimmt, kommen dann immer wieder so Ausbrüche. Warum bist du von zu Hause ausgezogen? Weil es ging einfach nicht mehr. Es sind nachts Polizeieinsätze bei uns gewesen. Ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, da stand auf einmal nachts bei mir die Polizei im Zimmer und hat mich gefragt, was ich hier mache. Mhm. Ich dachte, ja, Moment, ich bin in meinem Zimmer, ich schlafe. Da hat meine Mutter wieder gedacht, bei uns hätte jemand eingebrochen. Mhm. Und dann bin ich erst 2 Monate zu meinen Großeltern. Ich habe ein Großglück, dass ich meine Großeltern habe. Mhm. Die wohnen eine Straße weiter. Und zudem bin ich dann 2 Monate gezogen und habe dann mir eine Wohnung gesucht. Ja. Wie hat deine Mutter das aufgenommen, als du dann ausgezogen bist? Sie hat das Ganze rumgedreht und hat gesagt, sie hätte mich rausgeschmissen. Mhm. Dabei war es eigentlich ganz im Gegenteil so. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Mhm. Sie hat auch nachts laute Musik gemacht immer und Stühle rumgerückt und Möbel rumgerückt und dadurch konnte ich halt auch nicht schlafen. Und sie hat den ganzen Spieß rumgedreht und hat allen erzählt, dass sie mich rausgeschmissen hätte, weil ich so unmöglich wäre. Wenn sie bei dir, wie du es gerade erzählt hast, wenn sie nachts bei dir vom Haus dann auf dein Auto trommelt und auf die Scheiben einschlägt, was bezweckt sie damit? Ich kann dir das so genau gar nicht sagen, weil ich versuche auch mit zu reden und frage dann, was sie macht oder was sie da macht und sie antwortet gar nicht und was sie öfters sagt, das wäre ihr Auto und ich soll ihr das Auto zurückgeben und dabei habe ich das Auto, das ist mein Auto, also das ist nicht ihres. Und kann deine Mutter noch einem Beruf nachgehen? Nee, dadurch, dass meine Mutter vor 6 Jahren eine Krebserkrankung hatte, hat sie, und durch die psychischen Erkrankungen jetzt, ist sie in Frührente, das heißt, sie bekommt Erwerbsminderungsrente und ist also in der Hinsicht nicht mehr arbeitsfähig. Also sie kann auch dem Stress gar nicht mehr heutzutage standhalten. Wie ergeht es dir damit, dass deine Mutter so krank ist und gerade auch eine solche Erkrankung hat? Also ich habe so die ersten 2-3 Jahre habe ich echt gedacht, ich packe das gut und ich packe es eigentlich auch gut, aber dadurch, dass ich einfach keine Besserung sehe und einfach nicht weiß, wohin die Reise geht, werde ich immer mehr unruhiger und kann nachts nicht mehr richtig schlafen und es ist auch das ganze Umfeld, auch für meine Großeltern, gerade mein Großvater, der nimmt das sehr, sehr arg mit, der liegt nachts im Bett und heult und kriegt Heulkrämpfe. Es ist in der Tat eine ganz schwierige Situation. Ich habe in meinem ganz engen Freundeskreis einen jüngeren Mann, dessen Mutter genauso betroffen ist, wie du es von deiner Mutter beschreibst. Und man hat alles unternommen, die Familie hat alles gemacht für die Frau. Man ist zusammen zum Psychiater gegangen und man hat sich versucht, in eine Klinik zu bringen. Ja. Sie nimmt die Medikamente nicht, genau wie bei euch. Und es ist hoffnungslos und zermürbt die Familie völlig. Zerrüttelt alles, wir streiten uns nur noch und gehen uns gegenseitig auf die Nerven, weil wir nur noch über das Thema reden. Ich gehe mal zu meinen Großeltern zum Mittag, zum Abendessen. Ja. Es gibt nur das Thema. Ich komme vom Geschäft und es gibt das Thema. Ich finde schon mal gut, dass du ausgezogen bist, weil das ist eine Form des Selbstschutzes. Denn du kannst vor Ort deiner Mutter sowieso nicht helfen. Wahrscheinlich kannst du ohnehin deiner Mutter nicht helfen. Mhm. Hast du mal ein Gespräch gesucht mit ihrem behandelnden Psychologen oder Psychiater? Ja. Was sagt der? Was rät der? Ihr Arzt, also ihr Psychiater sagt nur, dass er die Medikamente einnehmen muss und dass dadurch, dass keine Selbst- und keine Fremdgefährdung besteht, man sie nicht zwangseinweisen kann. Mhm. Aber wir haben alles Mögliche schon betreut. Beim Vormundschaftsgericht, beziehungsweise nicht Vormundschaft, sondern beim Betreuungsgericht haben wir einen Antrag gestellt. Und es wurde alles abgelehnt und es sieht keiner die Notwendigkeit, da einzugreifen. Das ist das Dilemma. Es muss wieder irgendwas passieren. Ja. Und was du gerade beschrieben hast, dass hier nachts auf die Straße geht und Autos anhält, da ist ja schnell irgendetwas passiert. Ja. Und dann ist das Unglück da. Ja. Sie hat auch schon in dem Haus, wo sie wohnt, das ist ein Sechsfamilienhaus, da hat sie schon die Leute beschimpft und angespuckt. Und sie wohnt im dritten Stock und hat oben auf dem Balkon einen Sonnenschirm runterfallen lassen. Mhm. Und auf der unteren Terrasse spielen kleine Kinder. Das ist auch wirklich gefährlich, was da. Also ihr habt so die formalen Dinge schon versucht. Man kann nichts machen. Ja. Ihr seid da gegen Wände gelaufen. Polizei, alles. Hast du mal im Netz geguckt, ob in deiner Gegend eine Selbsthilfegruppe existiert für Angehörige von bipolaren Patienten? Nee, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ist vielleicht ein Hinweis, eine Möglichkeit für dich, das mal zu machen. Wir gucken auch mal gerne hier bei uns nochmal nach, ob wir was für dich finden. Mhm. Ist immer ein guter Anlaufpunkt, sich mit solchen Leuten zu treffen, weil einer weiß immer mehr als der andere und man kann sich gegenseitig Tipps geben und Ratschläge erteilen. Ja, das stimmt. Wir werden uns auch so ein bisschen jetzt mal schlau machen. Das heißt, meine Psychologin, die Christina, Sven, vielleicht haben wir noch irgendeine Idee. Ansonsten, du hast es schon richtig gemacht, du bist ausgezogen, du grenze dich ab. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was du erstmal machen kannst. Ja, das war auf jeden Fall gut. Genau, ja, da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Nee, also ich habe ja meine Mutter das dadurch nicht allein gelassen. Ich bin ja nur eine Straße weitergezogen, genau. Um für sie da zu sein. Ja, ja. Aber falls auch noch vielleicht von den Zuhörern irgendjemand einen Tipp hat, was man da machen könnte, wäre ich auch um jeden Ratschlag froh. Gut, dann gucken wir mal, was hier so ankommt und wir rufen dich jetzt auf jeden Fall nochmal an. Das wäre super. Sehr gerne, Sven. Dann wünsche ich dir alles Gute und deiner Mutter natürlich auch gute Besserung. Du legst Vielen bitte Dank. Auf und die Christina ruft dich gleich zurück. Alles klar, dann noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss, tschüss Sven. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier sind zwei Leute. Nämlich Tamara und Tom, beide so 34. Hallo? Ja, hi, Domian. Ich spreche mit Tamara. Ja, du hast mich jetzt gerade am Telefon, richtig. Das ist sehr schön. Hi. Weswegen ruft ihr beiden mich an? Und zwar, ich bin ganz frisch im Escort-Service dabei. So, ich hatte auch mit deinen Leuten schon darüber gesprochen, ganz intensiv. Und wollte halt erzählen, dass ich halt da positive Erfahrungen mit habe, um meinen Lebensbereich dadurch halt, ja, Geld zu verdienen. Also du bist ganz frisch dabei, du bist im Escort-Bereich. Wir genau. können es dann auch noch ein bisschen klarer ausdrücken. Du arbeitest als Hure. Genau. Hört die man Geld, vielleicht genau, nicht die so, sich für Geld trifft, genau. Die sich für Geld trifft, ganz genau. Vielleicht ein bisschen auf schickerem Niveau, ist das so? Genau, ja. Auf edlem Niveau, ja. Genau. Wie lange bist du jetzt dabei? 2 Jahre, 9 Monate. Genau, das ist ja schon doch eine ganze Weile. Ja. Und ich glaub, ja. beschreib mal, wie du so arbeitest. Also ich treffe mich mit Männern, dass ich halt Hotelbesuche mache, dann, dass ich Hausbesuche mache. Mhm. Ich treffe mich zu Hause privat. Bei den Männern? Ja, genau. Was ja schon sehr gefährlich ist. Ja, ich habe aber da einen Beschützerinstinkt. Ich habe immer ein Walkie-Talkie in der Tasche. Mein Mann passt auch auf mich auf. Ah, der Mann ist der Tom, mit dem ich gleich auch reden kann. Genau, den bekommst du gleich auch noch vor. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, wir kommen da beide super mit über die Runden und auch super klar mit. Das heißt, nur du arbeitest? Er ist in der Kabelbranche tätig und ich bin halt in einem horizontalen Gewerbe. In der Kabelbranche? Also genau. TV-Kabel oder was? Er macht Patchkabel, TV-Kabel, Verstehe. Fernsehkabel, Kabeltrommeln, sowas. Ja. Wie lange wie oft in der Woche machst du das? Also ich mache das im Moment generell jetzt 4 Wochen hintereinander. Mhm. Jeden Tag? Dann, genau, jeden Tag. Ja. Pro Tag ein Kunde? Nee, ich habe manchmal von 4 bis 5 Kunden pro Tag. Dann bist du aber erledigt abends. Ja, und dann habe ich auch abends, bin ich dann K.O., richtig. Und ich höre aber deine Sendung nachts, weil ich nicht schlafen kann. Und alle Kunden wollen Geschlechtsverkehr? Nicht nur, die gehen auch mit mir schon mal essen und halt einfach mal quatschen. Ach so, aber überwiegend ist es halt für Sex. Ja, richtig. So, dann arbeitest du 4 Wochen und wie geht's dann weiter nach den 4 Wochen? Dann mache ich mal zwischendurch eine Pause, dann gönne ich mir eine Auszeit und dann geht's halt wieder weiter. Der Alltag wieder von vorne. Wie lang ist denn die Auszeit? Also das Sinnsommer kommt drauf an, manchmal 2 Tage, manchmal nehme ich mir nur einen Tag frei. Ja gut, und dann, das ist ja noch im Rahmen des sehr genau. mäßigen. Ich dachte jetzt, du würdest dann 4 Wochen frei machen und 4 Wochen arbeiten. So nur auch nein, nicht. Nein, das kann ich mir nicht erlauben. Was verdienst du denn so ungefähr im Monat? 600 bis 900 Euro. Wie bitte? 600 bis 900 Euro? Ja. Im Monat? Ja. Wenn du pro Tag 4 Freie hast? Ja, es kommt immer drauf an, was die mir bezahlen. Manchmal machen die mir Angebote. Letztens habe ich einen für 440 gehabt. Also ein Freier hat 440 Euro gezahlt? Genau. Ja, du musst ja den Preis machen. Wenn ich mich jetzt mit dir treffen würde, würde sagen, Tamara, wir gehen heute Abend schick essen. Wir gehen schick essen, kalkulieren mal so 3 Stunden ein und danach machen wir es uns nett in einem Hotel. Was würdest du nehmen? Ja, 600 Euro. Ja, aber dann verdienst du doch mehr im Monat als 900 Euro. Ja, ich gebe das nicht genau an, weil das pegelt sich ja immer. So zwischen 600 und 900 halt immer, so zwischenzeitlich. Glaube ich dir nicht. Doch, das ist aber so. Dafür die ganze Mühe, für 900 Euro? Ja. Das kannst du mir glauben. Ich glaub's nicht. Vielleicht magst du auch gar nicht denn die richtige Zahl nennen, was ja auch verständlich ist. Reden wir nicht über Geld, sondern reden wir über die Gefühle. Wie ist das für dich mit immer so vielen unterschiedlichen, fremden, vielleicht bisweilen hässlichen, vielleicht bisweilen stinkenden, unfreundlichen Männern Sex zu haben? Also wie gesagt, Gefühle sind da gar nicht bei. Na ja, also, gut, du sollst sie ja nicht begehren, aber man empfindet ja, du bist ja keine Maschine, irgendwas empfindest du ja. Ja, wie gesagt, ich unterdrücke meistens die Gefühle und denke dann einfach immer nur, das ist fürs Geld und alles andere zählt nicht. Für lumpige 900 Euro im Monat. Genau. So, jetzt hast du gerade mal so beiläufig gesagt, mein Mann weiß dann, wo ich bin und der beschützt mich oder passt auf jeden Fall auf, wo ich mich dann aufhalte. Genau, er weiß halt immer, mit wem ich mich treffe und wo ich mich treffe. So, der nette Mann heißt Tom. Genau, den gebe ich dir jetzt auch mal. Und den gibst du mir bitte, ja genau, den hätte ich jetzt gerne mal am Telefon. Kommst du mal ans Telefon, Schatzi? Wie alt ist der Schatzi denn? Auch 34? Ja. Ja. Schatzi hat aber einen weiten Weg. Guten Abend. Tom, ich freue mich, dass du auch mit mir sprichst. Jawohl. Hör mal, ich bin als Mann jetzt völlig baff, was ich gerade gehört habe. Deine Frau arbeitet als Edelhure oder als Hure. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn Frauen das für sich entscheiden. Aber du bist mit ihr verheiratet. Wie kriegst du das denn alles auf eine Reihe? Ich bin so ein Mensch, ich war früher lange mit meiner Ex-Frau zusammen. Mhm. Und ich war auch früher sehr, sehr eifersüchtig. Und deswegen ist auch unsere damals Beziehung kaputt gegangen. Ja. Dann habe ich ein Pärchen kennengelernt, da war ich von der volle Hausfreund. Da warst du der Hausfreund? Ich war der Hausfreund, richtig. Also so ein Dreier. Genau. Genau. Mhm. Und dadurch habe ich dann auch meine Eifersuchtsgrenze verloren. Ja. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben dann geheiratet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, was hältst du davon, wenn wir so mit Pärchen uns treffen, so Partnertausch. Okay. Und so haben wir halt immer dann langsam immer gesteigert. Das kann ich ja alles noch verstehen, wenn ihr dann zu dritt oder zu viert oder zu fünft irgendwie was macht. Aber dieses ist ja nur eine ganz andere Hausnummer. Ja. Deine Frau geht auf den Strich. Na, die trifft sich dann privat oder genau. Im Hotel oder bei denen zu Hause oder im Auto. Wie empfindest du das denn? Ich bin da gar nichts bei. Ist dir das völlig wurscht? So, als würde sie ein Brötchen verkaufen? Na, richtig. Richtig. Du denkst nicht darüber nach, was sie jetzt vielleicht gerade macht, wenn sie unterwegs ist. Da denke ich gar nicht erst dran. Mhm. Als sie angefangen hat mit diesem Job, da wart ihr schon zusammen? Ja, klar. Ja, klar. Ja, natürlich, so hast du es ja gerade auch erklärt. Von wem kam denn die Idee, jetzt in diesen Bereich reinzugehen? Das kam von uns beiden. Sie hatte mit mir geredet. Also okay, wenn du das möchtest, ich habe da kein Problem mit, das musst du für dich alleine empfinden. Mhm. Ne? Jetzt hat sie sucht sich ja auch schon die Kunden ja auch aus, weil das ist ja auf einer Seite, die hat auch Fotos von den Kunden. Also die macht das nicht mit jedem Kunden. Also sie sucht schon Kunden aus, die auch was darstellen. Okay, jetzt würden Sie sagen wahrscheinlich, ich bin sicher, 90% der Männer, die uns zuhören, das könnte ich niemals ertragen und dulden, dass meine Frau einem in diesem Gewerbe nachgeht. Was würdest du diesen Männern sagen? Was würde ich denn sagen? Schwierig. Ich muss sie selber entscheiden. Ja, das ist so ein schöner Satz, das muss sie selber entscheiden. Aber wenn man in der Beziehung ist, dann ist man zu zweit. Es gibt ja genug Frauen, die das auch machen. Die haben sogar auch Familie und Kinder sogar, die das auch machen. Wenn du dann mit deiner Frau schläfst, ja, wenn ich du wäre, hätte ich ständig die Bilder vor Augen, wer schon alles mit meiner Frau vielleicht die letzten Stunden oder Tage rumgemacht hat. Hast du diese Bilder auch im Kopf? Die habe ich nicht, nein. Gar nicht? Gar nicht, nein. Das ist erstaunlich. Ja. Habe ich nicht. Die Tamara hat vorhin was von 900 Euro erzählt. Kann das sein, dass wir uns da missverstanden haben, dass sie das pro Tag meint? Ja, die meinte, das ist viel mehr, weil die macht das in der Woche. Die Kohle macht die meisten in der Woche. Die 900 Euro? Ja. Oder vielleicht sogar am Tag? Oder sogar am Tag. Okay, dann haben wir das so ein Jahr. Ja, die hat also in der Woche, da hat die, das kann im Monat, das kann über 1000 Euro sein. Ja, ja. Ne? Ja, ich denke ja noch mehr, aber naja, das wollen wir jetzt nicht weiter. Ja, nicht genau auf die Sauer. Genau. Ganz muss genau. Man nicht im Radio oder im Fernsehen, das ist voller Summe jetzt hier. Ganz genau. Jahre muss man ja auch nicht. Ja, ja, ja. Wer weiß das so in eurem Umfeld, dass Tamara diesem Job nachgeht? Das weiß man dann gar keiner. Ah. Was sagt ihr so den anderen Leuten? Die erzählen auch gar nichts davon. Bitte? Denen sagen wir da gar nichts von. Ja, ihr sagt dann, dass sie irgendeinen anderen Job hat oder Hausfrau ist oder. Ist Hausfrau, richtig. Hausfrau. Zu Hause ist Hausfrau. Ich frag's nochmal, dir macht das wirklich nichts aus. Nein, macht das wirklich nichts aus, nein. Gut, dann muss man das auch so akzeptieren, wenn du das für dich so sagst. Was denkst du oder was habt ihr so geplant? Wie lange soll das noch so laufen, dieses Modell? Das soll jetzt nur so circa, sag mal so, 6 bis 8 Monate noch laufen. Ach so. Dann steigst du wieder aus. Und warum will sie dann aussteigen? Na, dann sagen wir mal so, da haben wir haben ein bisschen Schuldenproblem. Ach so, dann ist das abbezahlt und dann ist gut. Das ist richtig. Ah, verstehe. Tom. Nicht für immer. Ja. Sei das so nett und gib mir die Tamara nochmal bitte. An dich schon mal Dankeschön, dass wir haben reden können und für dich alles Gute. Danke, Ihnen auch. Dankeschön, tschüss. Jetzt sieht's da schon. Naja, tschüss. Du bist wieder da, Domian. Tamara, ich freue mich. Tom ist ja völlig abgeklärt, was mich sehr, sehr überrascht. Ja, wir sind da ganz offen, weil hab ich ja auch euren Mitarbeitern ganz in Ruhe erklärt. Da konnte man ja auch mal ein längeres Gespräch führen, dass das halt alles offen ist bei uns. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel deine 4 Kunden am Tag hattest, wenn es hochkommen würde, sagen wir 3 Kunden oder auch nur 2, ist ja wurscht. Hast du dann überhaupt abends noch Lust, mit deinem Mann zu schlafen? Ja, warum nicht? Empfindest du sexuelle Lust, während du mit deinen Kunden zusammen bist? Also das ist nicht so geil wie das, was ich mit meinem Mann habe. Aber ein bisschen geil ist es schon. Ja, man muss ja den Kunden das vorspielen. Na gut, vorspielen. Sag ich mal so. Ja klar, verstehe. kommst du bei deinen Kunden auch zum Orgasmus? Nein. Warum nicht? Weil ich in dem Moment einfach da gar nicht so dran denke, Domian. Das hört sich jetzt doof an. Aber wie gesagt, das ist einfach nur, weil ich weiß, dass wir die Schulden haben, dass das Geld da sein muss und von daher. Tamara, das hört sich nicht doof an. Das haben mir schon so viele Huren erzählt, dass sie währenddessen gar nicht groß an Sex und Geilheit denken, sondern das ist ihr Job. Das müssen sie gut machen und das geht den Freier gar nichts an, was die Mädels im Kopf haben währenddessen. Genau. Ne, so läuft das Spiel. Wie oft habt ihr denn noch Sex miteinander, du und dein... Wir haben jeden zweiten Tag Sex. Also das ist gar nicht gestört dadurch? Nein, nein. Unser Sexleben läuft ganz parallel weiter. Das hat ja nichts mit meinem Job zu tun. Das klingt alles so locker und flockig, wie du das erzählst. Hast du ist auch so. Hast du in den 2 Jahren denn nicht mal irgendein komisches oder übles Erlebnis erlebt? Nein, habe ich nicht. Kann ich überhaupt nicht drüber sagen, dass ich da irgendwie negative Erfahrungen habe. Und wenn ich dich jetzt frage, was war dein eigentlich unsympathischster Freier? Das war der letzte Woche. Den habe ich vor die Türe gesetzt. Da lief gar nichts. Und da bin ich ehrlich. Und weswegen war der unfreundlich? Weil er eigentlich gar nicht so, auch gar nicht mein Typ war. Vor allem hat er sich nicht an Absprachen gehalten und von daher war das Thema direkt erledigt. Und da war der nicht aggressiv oder? Nein, gar nicht. Der ist direkt gegangen. Also das war kein Thema. Ich gehe mal davon aus, ich habe es jetzt gar nicht extra gefragt, du schützt dich doch bei jedem Freier. Ja, sicher, klar, mit Kondomen und auch, dass ich die 3-Monats-Spritze kriege. Ich bin voll ausgerüstet. Was meinst du mit 3-Monats-Spritze? Also ich kriege für die Verhütung auch noch die 3-Monats-Spritze und ich verhüte zusätzlich mit Kondom. Genau. Und das Kondom ist ja nicht nur zur Verhütung da, sondern auch zur Verhütung von Krankheiten. Ja, deswegen sage ich das. Ja, ich bin doppelt abgesichert. Genau, das ist sehr gut. Ja. Ist bei dir Küssen auch tabu? Ja. Ja, das läuft nur mit meinem Mann. Das ist eine ganz klare Abgrenzung. Das ist die private, erotisch-sexuelle Welt und das ist die genau. berufliche Sexwelt. Seite. Die genau. ist eine ganz andere Welt. Genau. Ja, Tamara, wenn ihr euch so einig seid und es kein Problem darstellt, dann ist das auch eine Lösung, die ist völlig in Ordnung für euch. Richtig, die ist in Ordnung für uns. Ja, und ihr wollt ja, das hat Tom mir gerade erzählt, das ja auch auslaufen lassen jetzt demnächst. Ja, richtig, in 8 Monaten, ja. Und was machst du dann wieder beruflich? Dann werde ich wieder Hausfrau sein und halt auch wieder einen neuen Job suchen. Aber ihr habt keine Kinder? Nein, wir haben keine Kinder. Dann ist das ja alles noch einfacher zu arrangieren. Richtig. Ja. Tamara, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ein Autogramm von dir, wenn ich dich jetzt schon einmal an der Stufe habe. Na, sehr gerne, natürlich. Du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ich wünsche dir alles Gute, dass die restliche... Ja, ich wollte auch sagen, tolle Sendung, mach weiter so und jederzeit bin ich gerne wieder für euch da. Sehr gerne, dankeschön. Und ich wünsche dir, dass die restliche Zeit auch problemlos für dich verläuft und dass nichts Schlimmes dir passiert. Super, danke dir, Dora. Alles Gute, tschüss. Mach weiter so, ciao. Tschüss. So, mein Lieben, ihr wisst ja um unsere Aktion des Wunschthemas, das habe ich ja vorige Woche schon mehrfach gesagt, wir haben uns gedacht, ihr sollt jetzt demnächst mal ein Thema bestimmen, was wir hier besprechen und wir haben euch 4 Themen auf www.domian.de zur Abstimmung gestellt. Das erste Thema heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Das zweite Thema heißt Ekel. Das dritte, so wie ich lebt keiner. Und das vierte Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Ihr könnt gerne noch mitmachen. Abstimmen unter www.domian.de. Ihr habt noch 3 Tage Zeit dazu. Und das Thema machen wir dann übernächste Woche Mittwoch in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai. Also ihr seid herzlich eingeladen, unter www.domian.de euer Wunschthema mit abzustimmen. So, jetzt geht's weiter hier mit der freien Themennacht. Wen haben wir? Hier ist Werner. Werner ist 66. Guten Morgen, Werner. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Domian. Guten Nachmittag. Ja, bei mir ist es 5 Uhr nachmittags. Wo bist du denn? In der Prairie, kurz vor Calgary. Ich sitze in meinem Lastwagen. Kurz vor Calgary? Ja, in Kanada? In Kanada. Ach, das ist ja spektakulär. Ich bin Fernfahrer in Kanada. Das ist ja spektakulär. Und wir beide unterhalten uns miteinander. Richtig. Schön, dass ich dich mal dran habe. Ja, schön, dass ich dich höre. Wie ist das Wetter in Calgary? Ich bin auch nicht in Calgary. Also es ist bewölkt, es ist wunderschön, es ist die Prärie, es ist wunderschön. Ja. Super. Temperatur ungefähr? So um die 20 Grad. Ja, ist doch perfekt. Sonne scheint? Bitte? Die Sonne scheint auch. Nee, die Sonne scheint nicht, es ist bewölkt. Ach so, voll bewölkt, das hast du gerade gesagt. Es hätte ja sein können, dass so ein bisschen das dazwischen durchscheint. Aber ich kam gerade von Kalifornien und da hat es 41 gehabt. Da hatte ich genug Sonne. So, du bist Lkw-Fahrer in den USA bzw. Kanada. Du fährst so ein wahnsinniges Geschoss, die wir hier in Deutschland so bewundern. Richtig, genau. Peterbilt 579 fahre ich. Das ist ein wieviel Tonner? Mit den Gewichten, das ist nicht so schlimm. Wir fahren, ich glaube, 36,5 Tonnen Gesamtgewicht. Es gibt da verschiedene Regeln und das ist das, was, mit dem darf man durch alle Staaten fahren. Mit Dreiergs-Zugmaschine, Zweiergs-Aufliegern. In den Provinzen gibt es dann bis 62 Tonnen und so. Das ist ich verschieden. Höre, das ist Amerika halt. Ja. Ich höre gerade, Werner, wir haben ein Foto. Dann, genau, wie ich es mir gedacht habe. Also für unsere Radiozuhörer ein geiler, großer, weiß-blauer amerikanischer Truck mit einer großen... Grün-weiß, gut, das kann ich richtig sehen. Mit einer großen, fetten Schnauze vorne, das gibt's ja leider in Deutschland auch gar nicht mehr. Und damit fährst... Ja, weil der Platz ist zu eng in Deutschland. Ganz genau. Du bist Deutscher. Ich bin Bayer, so ein Unterschied. Und wie hat es dich in die Staaten verschlagen? Wir hatten meine Frau und ich, wir hatten 22 Jahre eine Spedition in München. Mhm. Und am Weg zur Arbeit hatte ich einen Motorradunfall. Ja. Und ja, fast ein Jahr im Krankenhaus und so. Und dann kommt man halt zum Überlegen, was macht man? Will man sich den Ärger weiter antun in Deutschland, weiter kämpfen? Die Frau sitzt jeden Tag vor der Wand, vor der Landkarte und versucht alle Probleme zu lösen und sonst wie Ärger hier, Ärger da. Haben wir gesagt, verkaufen wir alles und gehen wir nach Kanada. Fahren wir im Team, zu zweit und das tun wir jetzt. Ich bin sozusagen ein Aussteiger der etwas anderen Art. Wie lange seid ihr jetzt schon dort? 8 Jahre. 8 Jahre. Geht das so einfach, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt nach Kanada und werde Truckfahrer? So einfach geht's nicht, aber es gibt in verschiedenen Provinzen so Regelungen, dass man Skilled Workers einstellt. Also die Provinzen dürfen Leute einstellen, die sie brauchen. Mhm. Es gibt Provinzen, die brauchen eben Fernfahrer. Und dann ging das problemlos. Wir haben also innerhalb von ein paar Wochen das LMO gehabt und zwei Jahren waren wir Permanent Residents und nach weiteren 3 hätten wir eigentlich einwandern können, aber haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Also Kanada ist im Prinzip problemlos. Ah, könnte das sein, dass ihr irgendwann sagt, wir wollen für immer in Kanada bleiben? Das ist meine Absicht. Das ist deine Absicht? Nicht mehr vor, mich in Deutschland dem Stress auszusetzen. Kein Heimweh nach Bayern? Doch schon. Also das erste Oktoberfest, wie der Münchner Oberbürgermeister Mozart dies gesagt hat, da war ich schon ziemlich hautig benannt. Ich sitze hier irgendwo im Nowhereland und in München gibt es so gutes Bier und ach na. Aber das legt sich mit der Zeit. Es gibt gute Sachen hier auch. Also das Pfund Hummer kostet 6-7 Dollar. Ja. Also ist auch nicht zu verachten. Und Leberkäse gibt es auch hier und da. Und Bier ist auch kein Problem. Also... man hat nicht täglich diese Sachen, aber man kann sich das besorgen. Wo ist denn euer Hauptwohnsitz genau? Am Atlantik, in Woodstock, New Brunswick. Das hört sich alles so exotisch, fantastisch an. Aber die meiste Zeit bist du, oder fährt deine Frau mit dir mit eigentlich? Die fährt auch. Wir fahren im Team. Wir fahren zu zweit, abwechselnd. Also aber im gleichen Truck? Im gleichen Tag. Ja, genau. Ja. Das heißt, dann seid ihr ja gar nicht viel zu Hause, sondern meistens im großen, weiten Amerika, amerikanischen Kontinent unterwegs. 3 Wochen fahren, 1 Woche frei und also, im Sommer 2 Wochen auf nichts tun. 2 Monate nichts tun. 2 Monate, das ist natürlich schön. Ja, ja. Wie weit, sag das mal so in Kilometern, damit wir uns das vorstellen können, wie weit sind deine Touren, die du so fährst? Also was ich jetzt fahre, ist von Winnipeg nach Calgary, das sind ca. 1300 Kilometer. Gut, das geht ja noch. Ja, das geht noch. Aber wenn ich zum Beispiel Fleisch wenn ich von Kalifornien nach Toronto Gemüse fahre, sind 5500. Gut, ich würde sagen, das ist dann schon eine ganze Stange Kilometer von Kalifornien nach Toronto. Ja, man kann sich das einteilen und man kommt durch tolle Gegenden. Ja. Und... ja, es gibt auch verschiedene Highways. Man sagt, heute fahre ich mal diese Strecke, mal fahre ich diese und so. Also es ist abwechslungsreich und es macht uns Spaß. Ich empfinde den Stress auf deutschen Straßen und Autobahnen ja auch als immer größer werdend. Findet das gar nicht so statt in den Staaten? Wenn Sie durch Toronto fahren, wenn man durch Chicago fährt oder den Moloch, L.A. ist ein Moloch, ja. Ja. Also, aber man ist ja nicht immer in L.A. Ja. Genau, sobald man aus den Metropolen, aus den Schmelztiegeln raus ist, ja, dann hat man freie Fahrt und das ist ein freies Leben. Ja, ja. Am Freitag hatten wir 5 Auflader in L.A., 5 Chinesen. Das war schon schlimm, also. Was heißt das, 5 Chinesen, Auflader? 5 chinesische Gemüsehändler. Ja. Mit Gemüse für Calgary. Ach so, verstehe. Ich verstehe. Mhm. Also, das, was du fährst, ist auch immer wieder unterschiedlich. Ich will das so. Wir wollen das ganze Land sehen. Wir haben uns deshalb eine der größten Firmen ausgesucht und sagen, wir wollen mal dahin fahren, wir wollen mal dorthin fahren. Ist nicht für jeden möglich, weil nicht jede Firma covert das ganze Land. Verstehe. Und so, aber wir suchen uns das absichtlich so aus, dass wir sind sozusagen die Feuerwehr. Wenn es irgendwo mal brennt und es muss irgendwas mal schnell irgendwo hin, schickt man ein Team, weil die können ja Tag und Nacht fahren. Mensch, Werner, ich krieg Fernweh, wenn ich dich so reden höre. Da kommst du halt mal vorbei. liebend gerne. Kann es eigentlich auch sein, dass ihr noch weiter fahrt als Kalifornien, also nach Mexiko zum Beispiel? Nein, Mexiko dürfen wir nicht rein. Also würde ich auch gern. Aber wir fahren bis Alaska rauf. Bis Alaska, spektakulär. Nun hast du schon viel gesehen in den Jahren. Welche Region, welche Gegend in den Staaten oder auch in Kanada findest du am beeindruckendsten? Wie gesagt, Trips nach Alaska sind immer wunderschön, ja. Mhm. Dann Midwest ist toll, also und Kalifornien ist natürlich auch schön, ja. Natürlich, traumhaft. Ja. Mhm. Jetzt habe ich die ganze Zeit noch gar nicht gefragt, wie überhaupt der Kontakt hier zu uns zustande kommt. Du hörst uns in Amerika? Es ist so, ich meine, in einsamen Nächten höre ich iPod, ja, deutschen Radio. Ja. Und da habe ich irgendwann mal, Domian gibt's ja als iPod zu laden. Ja, ja, genau. Und da habe ich mir 300 Domian von runtergeladen. Und ich glaube, die habe ich in 3 Monaten alle gehört. Und mein Problem ist das, du hast viel zu wenig Sendungen. Dabei sind wir ja in der Regel jeden Tag hier. Ja, aber ich habe 3 Wochen, also brauche ich 21 Sendungen, ja. Und die höre ich mir manchmal in 5 Tagen an, ja. Also ich bräuchte mehr Domian, bitte. Ist das nicht völlig bizarr? Du fährst durch Phoenix, Arizona, irgendwo und hörst dann so die Alltagsgeschichten aus unserem Deutschland hier. Ich habe in meiner Jugend mal Telefonseelsorge gemacht. Ah. Dann kennst du das so ein bisschen. Ja, und ich denke mir immer, was hätte ich an deiner Stelle gesagt und so. Mhm. Und ich würde sagen, du bist ein Stück besser als ich. Ja. Ich danke dir sehr. Werner, du bist 66 Jahre, ne? Richtig, ja. Und ich denke überhaupt nicht dran aufzuhören. Das wollte ich gerade fragen. Wie ist denn das da in der Gegend so mit Rente und so? Da kriegt man da wahrscheinlich nichts, oder? Sagen wir so, die deutsche Rente, die ich kriege, ist nicht so toll, ja. Aber in Kanada, die haben auch ein Rentensystem, ja. Also das ist nicht so toll, aber man wird dazu angehalten, sich selber weiter zu, also die haben dann $5,000 im Jahr ist steuerfrei, das kannst du in Rente anlegen, ja, und so dahin. Also man kann da schon auch als Rentner dann gut leben, denke ich mal. Aber ich habe das noch gar nicht vor. Okay, das ist noch gar kein Thema. Du willst von der Welt oder ihr wollt von der Welt noch was sehen. Von der amerikanischen Welt. Ja, ja. Ja, richtig. Werner, eine große Ehre für mich, dass wir haben reden können. Und einen Zuhörer in Amerika zu haben, ist natürlich auch eine schöne Sache hier für uns. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich allzeit gute Fahrt. Schöne Grüße an deine Liebste. Werde ich ausrichten. Und genieß dieses spektakuläre Land oder diese spektakulären Länder, durch die du fährst. Das ist schon alles eine tolle Sache. Alles Gute von Herzen. Danke dir und die Ehre war ganz meinerseits. Ja? Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Das ist ja toll. Das ist wirklich völlig irreal, wenn man sich das vorstellt, ne, dass man dann auch in so weiter Welt wahrgenommen wird und dass wir jetzt vor allen Dingen mit ihm haben reden können, wo er so weit weg ist. So, wir haben 1.40 Uhr. Christina ist hier. Christina ist 25. Guten Morgen, Christina. Hallo. Hallo, Christina. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar eigentlich... Och, Christina. Vielleicht versuchen wir sie nochmal zu holen. Währenddessen kann ich euch ja schon mal unser Thema diese Woche sagen. Das Thema diese Woche, also übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Bettelarm und Steinreich. Und ich möchte sehr, sehr gerne mit, ja, einmal mit sehr armen Menschen reden, die wirklich den Cent umdrehen müssen und mit jedem Cent rechnen müssen. Und andererseits mit sehr reichen Leuten, die überhaupt nicht auf den Euro gucken müssen und denen Geld eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil sie eben so sehr viel haben. Gerne auch mit Leuten, die von einem Extrem ins andere gefallen sind. Vielleicht wart ihr bis vor kurzem sehr wohlhabend und durch irgendeinen Umstand, Schicksalsschlag, was auch immer, seid ihr heute sehr arm. Oder ihr wart bisher wenig vermögend und habt jetzt durch einen Gewinn, durch eine Erbschaft, durch irgendeine gute Fügung vielleicht ein Millionchen bekommen. Also, ich rede gerne mit euch über dieses Thema, Bettelarm und Steinreich. Bitte meldet euch schon mal an unter domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung an und während der Sendung oder während der Sendung. Neuer Versuch mit unserer Christina. Hallo Christina. Ja, nochmal. Nicht wieder auflegen gleich. Nein, das ist das Handy. Gut, so, um was geht's? Ja, und zwar, also ich bin in Indien geboren. Du bist in Indien geboren? Ganz genau, in Indore genauer gesagt. Das kenne ich nun nicht, aber ich glaube, das muss man auch nicht, oder? Nee, muss man nicht. Und dann bin ich mit 2,5 Jahren von einer deutschen Familie adoptiert worden und von ihnen mitgenommen worden nach Deutschland. Ach, die haben dich quasi abgeholt oder ausgesucht in Indien. Genau. Das war schon ein Jahr vorher, schon als ein Jahr wurde ich schon ausgesucht, via Katalog, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann ein Jahr später sind sie nach Indien geflogen und haben mich persönlich abgeholt. Daran kannst du dich aber nicht mehr erinnern wahrscheinlich. Ganz genau, das wurde mir nur gesagt. Das ist zu lange her, wenn du 2,5 Jahre alt warst, dann... Genau. Wahrscheinlich siehst du auch, wenn ich dich sehen würde, sehr exotisch für unsere Vorstellungen aus. Ein indisches Aussehen. Ja, das würde man wahrscheinlich schon ein bisschen merken, ja. Ich würde es ein bisschen merken, glaube ich. Ja, richtig. Nee, und das Problem, also was ich auch geschrieben hatte, war halt, ich bin zwar adoptiert worden von denen, aber mit der Zeit musste ich halt doch feststellen, dass sie es nicht gründlich überlegt haben, ob das wirklich ihre Sache ist. Ach, das heißt, die haben dich nicht richtig gut behandelt? Ja, nicht richtig akzeptiert, würde ich sagen. Also, ich denke mal, sie haben... nicht so ganz gewollt, dass ich halt nicht so unterscheide äußerlich und auch von der Persönlichkeit von anderen Menschen in meinem Alter. Wie hast du das denn dann so als Kind oder Jugendliche bemerkt, dass die fremdeln mit dir? Ja, die haben es mir eigentlich direkt ins Gesicht gesagt. Die haben halt gesagt, dass andere in meinem Alter hübscher aussehen als ich. Ach, wie gemein. Ja. Das sagt man doch keinem Kind. Naja, vor allem, es war auch sehr unberechtigt. Ich bin halt auf dem Weg nach Australien gewesen mit meiner Weltjugendtagsgruppe. Und dann haben sie mich beiseite genommen. Alle haben sich von ihren Kindern verabschiedet. Und dann haben sie zu mir gesagt, dass sie ihnen ja sehr leid tun würde. Und dann habe ich gefragt natürlich, warum. Dann haben sie halt gesagt, naja, dass ich jetzt mit so einer Gruppe hübscher Menschen losziehen muss. Und ich jetzt mit ansehen muss, dass ich halt im Gegensatz zu ihnen unattraktiv aussehe. Ja, was sind denn das für Eltern? Das ist ja grauenhaft. Ja, das dachte ich mir auch. Ich habe natürlich erst später geweint, weil ich es gar nicht realisiert habe, dass sie das ernst meinen. Und dann haben sie mir natürlich aber auch aufgezählt, inwiefern sie das meinen. Dass ich halt zu klein bin, ich bin jetzt 1,49 groß, dass ich nicht gerade erwachsen aussehe und mich deswegen auch keiner so behandeln würde, meinten die, obwohl ich das nicht so empfinde. Dass ich halt schwarze Haare habe, was die jetzt auch nicht schön fanden, die finden halt... blonde Kinder halt ganz toll. Ja, Moment, aber wenn ich keine schwarzen Haare schön finde, dann hole ich mir kein Kind aus Indien. Tja, das ist es ja. Haben die von dir als Baby eigentlich Bilder vorher gesehen? Ja, das haben die. Bitte? Das haben die. Das haben die. Das haben die. Die haben mich ja so gesehen ausgesucht. Offensichtlich fanden sie dich da süß und putzig. Genau, richtig. So. Aber später ist ihnen halt aufgefallen, dass wir andere ja eigentlich schon schöner sind. Deswegen haben sie halt gesagt, dass sie es auf Feiern immer schade finden, weil die ganzen Töchter Komplimente für ihr Aussehen bekommen. Und bei mir macht es halt keiner, weil es einfach nicht so ist. Weißt du, dass ich da wirklich eine Wut kriege, wenn ich das höre? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen bin ich jetzt vor kurzem ausgezogen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, ja, immerhin jeden hast, Tag gesagt zu bekommen. Ja, immerhin hast du das so lange bei denen ausgehalten. Du bist 25 schon. Richtig, aber auch nur, weil ich dachte, ich muss denen dankbar sein, weil die mich adoptiert haben. Und ich dachte, vielleicht kommt das mit der Zeit oder ich verstehe das irgendwie falsch. Aber es hat sich nie gebessert. Sag mal, Christina, die haben bis zum Schluss, jetzt wo du eine erwachsene Frau bist, sagen die dir, dass du unattraktiv bist? Ja. Das haben die. Die haben natürlich auch, die haben auch gesagt, dass ich zurückgeblieben sei. Das käme aber wahrscheinlich durch die Adoption. Und was haben sie, obwohl ich jetzt Fachabitur habe, aber egal. Und natürlich auch, dass ich irgendwie, wie gesagt, zu anderen natürlich nicht so schnell verstehen würde, nicht so clever bin, nicht so gut aussehe. Und ja, hör mal, wenn andere du, hätten mehr Glück mit ihren Kindern als mit mir. Gibt es denn auch noch leibliche Kinder in der Familie? Ja, mein Bruder, der ist das leibliche Kind meiner Eltern. Und wie war die Behandlung? Wie viel seid ihr auseinander vom Alter her? Er ist 4 Jahre älter. Aha, dann hast du das ja schon dann ab einem gewissen Zeitpunkt mitbekommen. Wie wurde der behandelt? Wie wurdest du behandelt? Ja, eigentlich sehr unterschiedlich. Aber er konnte ja selber jetzt nichts dafür. Ich hatte trotzdem ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Bis heute? Aber jetzt habe ich keinen Kontakt mehr, weil der hat jetzt auch nicht, der ist nicht drauf eingegangen, ob wir jetzt uns mal treffen oder so. Mhm. Ich war ja nie böse auf den gewesen, aber der hat halt nichts dazu gesagt. Wie haben dich denn deine Adoptiveltern dann so an den klassischen Tagen behandelt? Also an Geburtstagen und Weihnachten zum Beispiel? Gutes Gesicht, aber schlechtes Spiel, also gute Miene zum schlechten Spiel. Aber anderen Menschen. Aber Geschenke hast du schon bekommen. Ja, das schon. Also ich habe mir die immer ausgesucht. Ich kam jetzt schon aus einer Familie, die sich das leisten konnte. Das war ja für nichts für die. Aber ich habe es mir halt ausgesucht. Da war jetzt nichts Kreatives oder sowas dabei, dass sie mir halt die Überraschung machen sollten, sondern ich bin mit denen einkaufen gegangen, sollte mir das aussuchen und dann wurde es eingepackt und mir dann geschenkt. Über diesen Satz hinaus, dass sie dich hässlich finden, was ja schon eine Unglaublichkeit ist, dass das Eltern ihrem Kind sagen, gab es sonst noch vielleicht sogar aggressive Handlungen dir gegenüber? Nee. Das nicht? Die gab es nicht, das würden die auch nicht machen. Sowas finden die ja, das ist eher in der unteren Schicht. Ach so, also geschlagen haben sie dich nicht und angebrüllt haben sie dich auch nicht? Doch, angebrüllt schon, klar. Die haben mir halt immer gesagt, wie dumm ich bin und dass sie schon voraussagen können, dass ich irgendwann mal mit dem Erstbesten weggehen würde und dann irgendwie abhauen würde und mich habe quatschen lassen würde. Wie bist du denn so in den letzten Jahren, da du schon eine erwachsene Frau bist, wie bist du denn mit diesen Ungeheuerlichkeiten umgegangen? Sprich, wie hast du reagiert darauf? Also ich habe einfach gelernt zu ignorieren. Sie fanden es halt ungeheuerlich, dass ich halt nichts dazu gesagt habe, aber irgendwann habe ich mir selber gesagt, das sind nicht mehr als leere Worte, die können mir alles erzählen, aber ich glaube nicht daran. Na, wie schlimm, wenn man das von klein auf zu hören bekommt, dann empfindet man das ja fast schon als normal, dass die Eltern das einem sowas sagen. Ja. Genau, das ist es ja. Gab es auch schon mal so einen bösen Satz, dass die gesagt haben, ach, hätten wir dich doch nicht adoptiert? Ja, so ähnlich. Die haben halt gesagt, ohne mich wären sie glücklicher dran. Ich bin fassungslos, was und du da erzählst. Sie haben natürlich auch gesagt, so von wegen, also meine Mama hat eine Herzkrankheit und da wurde halt auch gesagt, wenn es ihr schlechter ginge, das sei ja ich schuld. Ich mit meiner Nicht-Intelligenz und meinem Nicht-Können. Ja, Moment mal, stopp mal mit deiner Nicht-Intelligenz. Du hast Fachabitur. Also, ja, kannst das ist für die jetzt nicht. Die waren sehr enttäuscht. Ich hab die 13 ja auch gemacht, hatte aber in Mathe zu wenig Punkte. Bin dann zurückgefallen auf das Fachabitur. Und dann hieß es natürlich, ja gut, diese alle Kinder haben Abitur geschafft, aber die sind ja auch viel weiter, die sind ja viel reifer als du. Was machst du denn heute beruflich? Also ich hatte bis vor kurzem eine Ausbildung gemacht, bei der ich Geld bezahlen musste. Das wollte ich natürlich jetzt nicht weitermachen. Anfangs, also die haben es mir schon selber weiterbezahlt, aber weil ich auch da raus wollte, musste ich natürlich jetzt eine Wohnung bezahlen. Was war denn das für eine Ausbildung, wo du Geld bezahlst? Das war eine PTA-Ausbildung. Ach so, und wie geht das jetzt weiter? Jetzt geht es so weiter, dass ich halt nicht überall jetzt schon beworben habe und mache ich natürlich auch fleißig weiter, weil für mich würde es jetzt nicht in Frage kommen, jetzt ohne Geld natürlich weiterzukommen. Ja, und natürlich 450-Euro-Basis. Weiterhin, bis dahin, bis zur Ausbildung, die im August, September oder Oktober anfängt. Wie haben die denn reagiert, als du gesagt hast, ich ziehe aus? Oh, das habe ich heimlich gemacht. Ich hatte schon ein paar Wochen vorher schon alles organisiert, dass ich die Sachen nach und nach zu meinem Freund gebracht habe. Er hatte mich auch in allem unterstützt, auch seine Familie. Und ja, nach und nach habe ich dann die Sachen mitgenommen. Das ist mir auch nicht aufgefallen, weil ich sehr viele Sachen besitze, auch ein großes Zimmer habe. Und die Putzfrau hat die auch mein Zimmer gemacht, deswegen, das hat die meine Mama selber nicht gemacht. Und deswegen ist das mir aufgefallen. Und dann bin ich irgendwann, also mein Freund wusste Bescheid, dass ich dann zu ihm komme. Ja. Bin ich dann einfach, hab so getan, als wäre ich zur Schule fahren. Ja. Und dann bin ich einfach ausgezogen. Und ja. Ein Bekannter hat auch geholfen, das so alles zu transportieren, weil die hat auch gesagt, du kannst nicht weitergehen. Okay, so und danach, du hast doch sicher mit denen mal telefoniert oder die haben dich angerufen? Nee, ich hab die nicht angerufen. Ich hatte auch kein Interesse daran. Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Aber am nächsten Tag habe ich meine Nummer gewechselt. Aber dann können die doch vielleicht auch denken, dir ist was passiert. Nee, ich habe eine E-Mail geschrieben. Achso, du hast auf jeden Fall schon mal geschrieben, um was Sache ist, damit die Bescheid wissen. Genau, auch, dass das halt bewusst ist, dass sie sich jetzt, also falls sie sich die Sorgen machen, dass irgendwas passiert ist oder so, dass sie es nicht haben müssen, das ist alles schon bewusst gemacht. Aber weißt du, wenn die dich so schlecht behandelt haben in der ganzen Zeit, könnte ich mir fast vorstellen, die sind froh, wenn du weg bist. Ja, das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt. Was auch. Die hatten auch nur noch den finanziellen Blick nur noch im Auge. Mhm. Was für böse Menschen, finde ich. Ja, kann man, ja, ist halt so. Ich kann es nicht anders und... Weißt du eigentlich etwas über deine leiblichen Eltern? Nee, ich bin ja in der Kirche abgegeben ja worden. Ach so. Und somit wurde ja dann nicht festgestellt oder konnte auch nicht festgestellt werden, wer jetzt meine leiblichen Eltern sind. Das wirst du auch nie rauskriegen, ne? Nee, aber ich hätte auch kein Interesse daran. Ja. Es war also so... Ich habe auch Verbrennungen im Intimbereich. Mhm. Und mein Arzt hat halt die Theorie, weil ich eine weiße Kopfhaut habe, dass es halt sein könnte, dass ich halt einen Teil habe als Europäer, weil meine Kopfhaut ganz weiß ist. Und ich bin auch nicht so braun, wie die typischen Inder so sind. Ist denn so eine Sehnsucht bei dir, da irgendwann doch mal dein Heimatland zu bereisen und ein bisschen zu erkunden? Nee, auch nicht. Das Problem war ja auch immer, dass ich mich wirklich als Deutsche angesehen habe und auch eigentlich als Deutsche gesehen also wollte. Aber meine Eltern haben das ja nicht so ganz akzeptiert. Eigentlich, die haben ja immer gesagt, indisch eigentlich, ne? Eigentlich schön, wenn du das so für dich empfunden hast und deine Eltern haben da einen Riegel vorgeschoben. Das ist sehr schlimm. Ja, und die haben halt gesagt, ja, das hat nur was mit Reife zu tun, irgendwann willst du das schon wissen und so weiter. Ne? Deutsch ist ja auch nicht, das kann man jetzt auch nicht sagen. Mensch, Christina, ich freue mich, dass du dich nicht hast unterkriegen lassen. Du klingst ja doch sehr resolut und weißt, was du willst. Ich finde gut, dass du ausgezogen bist. Das Recht ist auf deiner Seite, das moralische Recht ist hundertprozentig auf deiner Seite. Und das sind ganz miese Leute, deine Eltern, wenn die so etwas mit dir gemacht haben. Ohne Wenn und Aber. Ja. Sei froh, dass du weg bist, bau dein eigenes Leben auf und versuch, diese schlimme Zeit so gut wie irgend möglich zu vergessen. Ja, richtig, das versuche ich auch. Ich kann immer noch überlegen, ob ich irgendwie psychologische Hilfe irgendwie dafür brauche oder nicht. Ach, das könnte, mal herausfinden. Könnte vielleicht meine Psychologin dir mal ein paar Ratschläge geben. Soll sie dich gleich nochmal anrufen? Das biete ich dir gerne an. Ja, das kann sie machen. Das machen wir. Gut, Christina, dann ruft und die... Wollte ich noch fragen, ob ich auch ein Autogramm zugeschickt habe. Genau, die Psychologin heißt auch Christina und der sagst du deine Anschrift und dann schicke ich dir sehr gerne zu. Sehr gut. Gut, danke. So, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Mann, gibt's gemeine Sachen. Dann sollen sie sich doch kein Kind adoptieren, wenn sie so drauf sind. Ist das gemein, so einem kleinen Kind zu sagen, du bist hässlich? Ich bin fassungslos, dass jemand sowas übers Herz bringt überhaupt. Hier ist Erika. Erika ist 70. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Erika. Wir schießen los. Ich habe die Uhr hier stehen. Ich weiß, wir haben wenig Zeit. Leg los. Ja, Jürgen, bei mir geht es, wie gesagt, bin 70, habe Krebs im unterm Brustbein, der gestreut hat. Mhm. Es geht darum jetzt, ob ich eine Chemo mache, die ich ablehne. Mhm. Ich möchte keine Chemo machen. Hast du dir schon mal eine gemacht? Nein, nein. Also ich habe mich auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich hatte 2012 auch schon mal Krebs, Speiseröhrenkrebs, aber der hatte nicht gestreut. Der Tumor konnte entfernt werden, aber diesmal geht es nicht. Warum möchtest du denn keine Chemotherapie machen? Nein, weil das für mich ist einfach eine Lebensverlängerung. Mhm. Ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis. Die leben vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre. Ich bin 70 Jahre. Ich habe mir das jetzt einfach so gedacht. Wenn ich, Mittwoch habe ich einen Termin nochmal, da geht es um die Chemo. Mhm. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr habe oder ein Jahr, sagen wir mal. Mhm. Nein, ich möchte das alles für mich regeln. Mhm. Das heißt, ich möchte meine Wohnung auflösen. Ich möchte das alles so planen. Und du meinst, wenn du die Chemotherapie machst, bist du so angeschlagen, dass du nichts selbst mehr regeln kannst? Richtig. So, jetzt finde ich eine ganz wichtige Frage, Erika, ist, bitte. Könnte eine Chemotherapie eventuell sogar noch zu einer Heilung führen? Nein. Definitiv nicht. Nein. Das ist nicht. Das heißt, eine Chemotherapie würde höchstens eine Lebensverlängerung bewirken. Richtig. Und da ist natürlich die Frage dann, zu welchem Preis? Da hast du natürlich recht. Ja, genau. Allerdings könnte es ja sein, dass wir von einer Lebensverlängerung von vielleicht sogar ein paar Jahren reden. Hast du dich da genau erkundigt? Ja, aber Jürgen, es geht ja darum, man hat ja keine Lebensqualität. Es ist ja, man ist eingeschränkt. Und zumal, ich muss sagen, ich bin auch ganz alleine. Ich habe niemanden. Wenn ich einen Partner hätte, der mir zur Seite stehen würde, oder dann würde ich mir das noch überlegen. Aber ich bin jetzt schon gehbehindert. Ich bin immer auf alle andere Leute angewiesen. Also diese Chemo macht mir Angst. Und wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden. Ich habe 2012 Beerdigung, ich habe alles geplant. Und jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Ich habe, wie gesagt, alles schon geplant. Jetzt möchte keine Trauerkarten schicken, sondern ich möchte noch einen persönlichen Gruß. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das habe ich auch schon alles fertig. Und zwar heißt die CD Einmal sehen wir uns wieder. Du möchtest was auf CD sprechen? Nein, das ist ein Lied von Andreas Gabalier. Ja, okay. Und jetzt verstehe ich. Ja. Ja, und jetzt wollte ich fragen, wäre das so makaber? Ich kann ja mit keinem darüber reden. Na, die würden ja alle sagen, ich hab sie nicht mehr alle. Wie ist denn der Text weiter? Weißt du den auswendig? Ja, auswendig. Ich schicken dir. Ja, gerne. Aber den Refrain hast du ja gerade schon gesagt. Also ich sag mal ganz spontan, ich finde das nicht makaber. Wenn das deine Form der Verabschiedung wäre, dann ist es halt so. Finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich nicht makaber. Ja, ich schreibe dann darunter, vergisst mich nicht oder so ähnlich. Irgend sowas, ja. Finde ich völlig in Ordnung. Hier, ich weiß nicht, aus welcher Gegend du kommst, hier in Köln, im Rheinischen, wird immer gerne für solche Anlässe das Lied von Tode Herr, niemals geht man so ganz. Ja, kenne ich auch. Ja, sowas. Ja, ist auch so schön. Aber wenn das dein Geschmack ist von dem Andreas, ist das natürlich völlig in Ordnung. Ja. Ich lasse es dir zukommen. Vielleicht erinnerst du dich auch, ich bin die Nussknackerfrau. natürlich. Ich weiß. Ja. Mensch, Erika, ich möchte noch mal kurz die paar Sekunden, die wir noch haben, doch noch mal auf diese Chemotherapie kommen. Du besprichst dich ja jetzt noch mal mit einem Arzt, ne? Ja, Mittwoch. Ich bin der Letzte, der jemanden irgendwie Chemotherapien aufschwatzen würde wollen. Ich weiß. Ja. Aber lass es dir noch mal genau erklären. Vielleicht besteht ja sogar eine Lebensverlängerung mit ordentlicher Lebensqualität. Vielleicht, man kann es ja fragen. Ja. Also, aber ich will es dir nur noch mal so sagen, aber ich glaube, du bist innerlich schon sehr entschieden, ne? Genau. Ja, gut, dann gilt es, das zu respektieren, und da will ich gar nicht reinquatschen. Okay. Zu deiner Frage, ich finde das völlig in Ordnung, und wenn du das für dich entschieden hast, ist das sehr gut. Ja. Meine liebe Erika, von Herzen wünsche ich dir alles Gute, was in dem Rahmen jetzt der jetzigen Situation für dich gut ist. Von Herzen wünsche ich es dir. Ja. Alles Liebe. Ich schicke dir die CD. Sehr gerne, ich würde mich sehr freuen. Tschüss. Ja, tschüss. Dankeschön. Sehr gerne, tschüss. So, meine Lieben, ich höre gerade, dass unsere Internetseite gewartet wird. Da müsst ihr morgen drauf gehen. www.domian.de wegen des Wunschthemas. Heute in der Technik Daniel Paulmann. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch, eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.